Schnell eingebaut, das Schweizer Taschenmesser. Lieg auf der Frauenhaut und drück mich vor der Arbeit. Geh vor jeder Show nach hinten und drück mich vor der Arbeit. Yeah. Denn ich bin ein und randalier auf deiner Party. Und alle schreien nur wie damals bei der Stasi. Bin ein bekiffter Asi, arrogant auf harten Drogen. Brauche kein Privatjet, denn ich bin schon ohne abgehoben. Jackie, Aspirin und ein paar Schmerztabletten. Ich bin ein Weiberhalt, verspreche Girls die weite Welt. Bring sie zur Tür und sag, ich meld mich, Jana. Annabelle? Ich bin dauerdicht, denn jeder Tag ist Freitag. Ich häng wie Tony Hawk ständig an der Pipe. Yeah, mein Arzt verdient mehr als du, denn ich bin tot, Mann. Doch es geht mir sehr, sehr gut, Baby.